Hallo, hallo, hallo, gehst du los? Geh los. Wie wollen wir jetzt erklären, dass wir kein Intro haben? Bam, bam, bam, bam. Dum, dum, dum, dum, dum. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich ihr gesagt, zwei Birnen ist nicht dasselbe wie ein Apfel. Zwei Birnen sind nicht gleich wert, ein Apfel, das ist doch klar. Aber ich habe letztens gemerkt, dass ich hab eine Birne angeboten bekommen und die war recht hart. Und meine Regel ist ja generell, harte Birnen, sage ich nein. Hab sie dennoch das ist eine Bauernregel. Alte Birnen sagen Wetterbrall. Habe ich dennoch ja gesagt und ich hatte durchaus ein erfrischendes Geschmackserlebnis. Das heißt, auch mittelmäßige Dinge sind manchmal absolut ausreichend. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Das Podcast UFO mit Stefan Tisslinghausen und Florian Wilnorek. Herzlich willkommen. Alter, was ist gerade los? Wo hört ihr uns gerade? Unglaublich. Wir müssen erstmal ein bisschen aufräumen, kurz gedanklich. Also, die Playlist: David Bowie, Lou Reed, Mick Jagger und dann Stefan Tisslinghauer. Was ist denn da eigentlich los? Was ist passiert? Wir haben einige Neuerungen für euch. Wir sind ganz stolz, das zu präsentieren. Wir laufen ab sofort auch auf Spotify! Ja, dürfen wir leider nicht sagen, aber wen ich richtig gern mag, ist der schwedische Kronkorkenhersteller Spotify. Die machen richtig gute Arbeit und mit denen werden wir auch zusammenarbeiten. Ja. Dürfen wir nicht sagen. Doch, dürfen wir sagen. Wir dürfen nicht sagen, dass wir es nicht sagen dürfen. Wir dürfen es aber sagen. Das ist, glaube ich, das Problem ist... Eine massive rechtliche Schwierigkeit. Das Problem ist, die gesamten Verträge mit Spotify sind in Schwedisch oder... In jeder anderen. Ich weiß nicht. Leider ist es oder in Schwerisch. Ich weiß nicht. Leider. Also, es ist auf jeden Fall. Scheiße. Das kommt mir nicht raus. Dann jetzt einfach direkt die Handschellen Abmahnung, angelegt, Abmahnung. Klick. Vor allem, wir hätten nur die ersten Viertelstunde hätten wir überleben müssen, weil dann hören die eh nicht mehr rein. Das stimmt. Okay, da ist alles cool, alles rechtlich gelaufen, alles klar. Aber dann hätten wir anfangen können, das zu sagen. Das, was wir in der ersten Minute machen, war nicht unbedingt. Das wird wahrscheinlich Konsequenzen haben. Vielleicht bekommen wir jetzt kein Geld mehr oder wir bekommen sowieso kein Geld. So. Ich esse gerade Babykarotten. Ja. Um jetzt ein bisschen vom Thema wegzukommen. Und du hast letztens gemerkt, dass Babykarotten eigentlich nur klein gefräste normale Karotten sind. Ja, das wollte ich nur kurz sagen, um da von diesem brenzligen Thema wegzukommen, was so eine Art Minenfeld ist. Willst du denn eigentlich sonst irgendwas ändern beim das Podcast UFO-Podcast? Also es gibt immer noch freche Anekdoten, frische Gags und heiße Projektionen in die Zukunft. Natürlich auch ein paar Anekdoten aus dem irren Privatleben von Stefan Tizler. Aber ansonsten bleibt alles beim selben. Ihr könnt trotzdem noch T-Shirts kaufen. Ihr könnt trotzdem noch unsere Becher kaufen, unsere Teddybären kaufen. Könnt ihr alles noch machen. Aber ganz kurz mal eben, Leute. Also, ich glaube, ihr Fans werdet uns da auch unterstützen auf unserem weiteren Weg, wo wir jetzt ja auch ein Ausspielmedium mehr haben. Aber wir werden eine neue Titelmusik bekommen. Das ist klar. Das ist euch klar, das ist uns klar. Ja. Aber wir wollen euch folgen, wir wollen euch bitten. Ich weiß, diese Nerd-Kultur, die zerfetzt gerne. Die mögen oft Dinge nicht, an die sich erst gewöhnen müssen. Mhm. Aber bitte heißt die neue Melodie willkommen. Als ein Teil der großen Podcast-UFO-Familie willkommen. Macht die Türen auf für die neue Melodie. Lasst sie erstmal reinkommen. Lasst sie erstmal sich vorstellen, sich entfalten. Und dann könnt ihr entscheiden. Ich aber weiß, es ist reizvoll. Man will immer sagen, früher war alles besser, um zu zeigen, dass man früher schon Hörer war. Aber zeichnet euch doch lieber durch Treue aus und dafür, dass ihr coole Meinungen habt. Dadurch zeichnet ihr euch mehr als Podcast-UFO-Hörer aus, als immer diesen Nostalgie-Scheiß mit euch rumzuschleppen. Das oder ist diesen Spreadshirt-Scheiß mit euch rumzuschleppen. Ja, immer diese Scheiße mit euch rumzutragen. Ja. Das war jetzt aber noch nicht das heutige Intro. Nur, dass es klar ist. Also nicht, dass die Leute das denken, war unser neues Intro. Das ist das neue Intro. Das war jetzt noch die A-Cappella-Version. Vielen Dank nochmal an Beyoncé und Kid Rock, die eben da waren und das gesungen haben. Vielen Dank, habt ihr richtig gut gemacht. Ihr könnt jetzt übrigens auch gehen. Könnt gehen. Ich weiß nicht, warum ihr noch so rumsteht, so erwartungsvoll, mit euren großen Katzenaugen. Katzenaugen, Geldaugen. Wir haben sie für eine Stunde gebucht, aber eigentlich... Naja, jetzt könnt ihr gerne gehen. You could leave, guys. Please. Please go. This is Cologne. Cologne is a nice, wonderful city. This is Cologne talking by Beyoncé. Ja, bye auf bye. Jeden Fall. See ya. Aber natürlich jetzt ein bisschen Sellout, ne? Gar nicht. Oder? Vielleicht auch doch. Wir dürfen darüber nichts sagen. Sellout im Sinne von, was meinst du jetzt? Naja, Sellout im Sinne, dass wir uns jetzt der Masse anbiedern. Nein. Dass wir jetzt so Themen machen. So, ey, hast du schon diese neue Werbung für Kinderpingui gesehen? Nein. Wecke den Pinguin in dir. Das ist ja mega lustig, weil... Schaut's nach, gibt's wirklich. Das ist ja früher wie bei Kellogg's Frosties, Wecke den Tiger in dir. Da haben die bestimmt einfach nur die Idee geklaut, haben aber nicht gemerkt, dass ein Tiger ein wesentlich interessanteres Tier ist als ein Pinguin. Wecke den Pinguin in dir. Was soll das denn heißen? Dass man da bis nur Fracks trägt und nicht mehr fliegen kann? Ha! So war's halt. Irgendwann kommt Smarties und sagt dann, weckt Smarties in euch. Und dann weiß niemand mehr, was wo oben unten ist. Wecke die Toblerone in dir. Okay. Alles klar. Ich versuch's ganz kurz mal. Ich weck kurz mal die Toblerone in mir. Achtung. Hey, Toblerone, wach doch mal. Wach mal kurz auf, bitte. Du musst jetzt... Das ist ein lustiges Spiel. Guten Morgen. Ja. Oder wie Toblerone halt zu sprechen. Wir wissen es ja halt nicht. Ja. Wir haben sehr viel erlebt. Wir haben, Olympia war, können wir leider nicht mehr drüber sprechen, weil das ist jetzt vorbei. Wir haben zwischenzeitlich eine Folge aufgenommen, wo wir sehr viel über Olympia gesprochen haben, die wir alle löschen mussten. Die müssen die komplette Folge löschen. Ja. Leute, die bei Patreon mehr als 50 Euro spenden, kriegen die vielleicht nochmal irgendwann als Giveaway. Guter Punkt. Wir haben ja noch ein paar Giftschrankfolgen, die wir zwar noch haben, aber nie veröffentlicht aber, haben. Sorry, aber wir haben einfach uns ganz kurz zusammengesetzt. Es war auch kein guter Tag, weil, ich weiß nicht, deine Schwester ist vorher kurz gestorben und so. Naja, lassen wir jetzt mal kurz weg, diese ganzen Sachen. Und dann haben wir über Olympia ganz viel gesprochen, viele Gags gemacht. Dann waren wir beide bei Bill Burr in Köln und bei Louis C.K. in Amsterdam. Ja. Und wir als Comedy-Nerds sollten euch da natürlich was von erzählen, wie es war. Eine kleine Konzertkritik. Oder ich weiß nicht, wie man sagt. Wie hast du Olympia erlebt? War es für dich ein heißer Ritt? Ich würde sagen, es war ein Ritt auf der Fechtklinge. Ja. Wie ein Sprung von einem 7-Meter-Turm. Ja. Ich fand es Wahnsinn. Ich finde Olympia jedes Jahr aufs neue Wahnsinn. Und mir fällt immer wieder auf, wie viel Spaß das macht zu gucken einfach. Weil das ist eine der wenigen Veranstaltungen, wo du komplett abschalten kannst. Du kannst dich da vorsetzen und du hast unfassbar neue, also für mich als jemand, der unfassbar viele neue Eindrücke immer braucht und sich kaum auf 5 Minuten auf etwas konzentrieren kann, für mich ADHS-Junkie ist das perfekt, weil du hast Reiten und die springen durch seltsame Hindernisse, die aussehen wie kleine Miniatur-Wunderländer. Dann Cut it! Wir springen in ein grünes Becken, was niemand, Forscher wissen nicht, warum es grün ist. Ja. Cut! Wir machen Fechten, aber das ist nur Fünfkampf, das heißt, danach müssen die schwimmen. Cut! Die kommen gerade aus dem Wasser und jetzt laufen tausende Menschen vom Wasser an Land. Wie im Cut! Einer hat eine brennende Fackel in der Hand. Was the ist fuck? Los? Warum? Das ist, okay. Das ist so cool, weil du springst von einer Welt in eine ganz andere und dann sind aber immer kämpfen die gleichen Länder um Medaillen. Das ist toll. Es ist so, ich finde es einerseits total toll, weil es ist Olympia, so weißt du, die besten Athleten der ganzen Welt kommen zusammen und du hast ja dieses Griechische vor dir, so diese körperliche Exzellenz, diese mentale Stärke, diese unglaubliche Disziplin, die werden alle gedrillt von ihrer Kindheit auf, geputscht, jeden Tag, gib alles, aber dann auf der anderen Seite wirkt es alles so hobbymäßig irgendwie, so albern, weil die können ja davon nicht leben. Die werden halt gedrillt, aber halt leider einfach nur im Bogenschießen. Ja, aber halt nur von 16 bis 19 Uhr jeden Donnerstag halt mal. Ja. Und dann kommen die halt da an und dann denkst du dir, okay, das sind die krassesten Athleten der Welt, aber dann das ist so ein Reitwettbewerb und die springen dann halt über so kleine Miniaturhäuser. Ja. Wo du denkst, okay, dafür hast du dein ganzes Leben gearbeitet. Ja, das hat halt irgendwie so, das ist so die komplette Abwesenheit von Coolness. So. Es gab ein Hindernis, das war eine Hecke, eine ganz große, so ein Wald mit einem Loch drin. Mhm. Da war so ein bisschen Nebel auch, da waren, glaube ich, Nebelmaschinen und so. Und dann springst du da durch, wie in so einem Wunderwald. Ja. Und es ist alles so, ist es jetzt noch, sind wir jetzt noch in einem Film oder ist es Werbung für einen Film? Und so aus Ton gefertigte kleine Feen und so mit so Zauberstäben. Was ist das hier? Das ist eine olympische Disziplin. Und habe ich auch mal gehört, dass ehemalige Olympioniken designen ja die Strecken. Ach was. Und dann ist mir auch aufgefallen. Aber denen haben ja eigentlich die meisten verloren. Genau, das heißt, die wollen also extra noch Arschlöcher. Von 100 Olympioniken haben 99 verloren. Fahren, und dann machen wir noch eine Eiswelt und eine Wüstenwelt, und ihr fucking Idioten. Niemand wird die Scheißstrecke überleben, ihr motherfucking Arschlöcher. Ja. Das ist ganz schön hart. Aber dann ist mir aufgefallen, was ich auch cool finde, dass heute Weltrekorde brechen. Das ist einfach was Cooles. Weil ich finde es cool, wenn Leute wissen, dass sie von etwas das Beste jemals aller Zeiten waren. Im Universum, weil diese Sportler gibt es noch nicht auf keiner anderen Welt. Ja. Das ist cool, das ist ein cooles Bewusstsein. Du hast was Messbares, was wir in unserem Job gar nicht haben. Jemals Messbares, das ist cool. Und in manchen Strecken, wenn die halt immer neue Strecken designen, so BMX oder so, können die ja keinen Weltrekord brechen. Mhm. Weil es sind immer neue Strecken, die dauern immer halt ein bisschen anders lang. oder wenn sowas wie Wind reinspielt. Das heißt, ich dachte aber immer, das Weltrekord hat man halt quasi nur beim Schwimmen und so. Und halt vielleicht beim Schießen oder so, aber so wo halt die Bedingungen immer gleich sind. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja, ja, stimmt schon. Ja, und vor allem auch dann immer, ich finde es so beeindruckend, gerade so diese 100-Meter-Sprint oder so, dass es so extrem kurz ist. Weißt du, bei der Fußball-WM, da schaust du über Wochen hinlang immer wieder Spiele und dann verlieren die mal oder kriegen mal ein Tor rein und dann Spannung. Aber da ist es, der trainiert sein ganzes Leben und ist 4 Jahre lang trainiert und dann, okay, Schuss, 9 Sekunden, aus. Und das war's. Und dann ist der Beste und wir können heimgehen. Und die ganzen Leute, die in dieses Stadion kommen. Die kommen ja vor allem nur für Usain Bolt. Ja, genau. Weil das der krasseste Star ist, der Leichtathletik. Kommen dahin, reisen über Tage an. Manche fliegen sogar 18 Stunden dahin. Kommen da an, warten 9 Sekunden und gehen. Kommen morgens auf den Parkplatz an, setzen sich dahin, es ist sauheiß, wollen einen guten Platz. Und dann sitzen wahrscheinlich noch auf der anderen Seite des Stadions. Du musst ja bei so einem Fußballspiel, da ist es ja die Action ungefähr gleich verteilt über den ganzen Platz. Ja. Das heißt, egal wo du sitzt, du kriegst was mit. Aber bei so einem Olympia 100 Meter, das ist ja gerade mal also eine Kurve von so einer Laufbahn. So, das heißt, wenn du auf der anderen Seite sitzt, siehst du da so winzige Leute und dann Schuss, irgendwie die Schallgeschwindigkeit, hörst du sowieso erst 8 Minuten später, dass das Rennen überhaupt erst angefangen hat. Ja. Dann laufen die da, ach fuck, vor 8 Minuten war das Rennen und dann wer hat gewonnen. Nein. Kurz auf Twitter gucken. Noch bevor du einen Schuss hörst, kannst du auf Twitter lesen, wer gewonnen hat. Dann denkst du, ja gut, Leute. Und dann fallen leider im richtigen Moment, wenn du richtig sitzt, auch noch die Tacos runter in dem Moment. Ja, genau. Und dann so, nein, Scheiße, und dann steht jemand vor dir auf und dann geht er auf Toilette und so. Ja. Das ist, glaube ich, ein richtig gescheites Erlebnis. Das ist echt albern. Aber da haben auch so viele beschwert darüber, dass die Ränge immer leer waren bei Olympia. Aber ist es nicht komplett verständlich? Weil ich meine, je besser das Fernsehen wird, desto weniger hat man auch, wenn ich da leben würde, würde ich doch nicht ins Stadion gehen. Ja, ja, vor allem gerade bei Olympia ist ja auch die technische Übertragung hilft ja auch wahnsinnig viel. Also zum Beispiel so Schießen, also die Schießen auf ein Ziel. So, wenn du das aus 200 Metern, du siehst die Zielscheibe nicht, der Athlet bewegt sich nicht, der bewegt nur seinen Finger, du hast überhaupt keine Action und du siehst nicht mal die Zielscheibe. Wohingegen auf dem Fernseher hast du ein Close-Up und du siehst Splitscreen, wie der sich konzentriert. Ja, du hast noch so Animationen und genau. Genau, weiß genau wie viel und genau, du, Stadion gar nicht. Hast jemand, der die Regeln erklärt? Das ist ja auch bei solchen Dingern, also du musst ja so viele, so ein großes Schießstadion, wie das da war, so viele Schießfans gibt es doch überhaupt gar nicht. Ja. Ja, und dann vor allem, dann ist auch noch so wahnsinnig viel Disziplin. Da gibt es eine Pistole, ein Maschinengewehr, 2 Pistolen, dann einmal 360 Grad Drehung und dann schießen. Einmal mit dem Gewehr, einmal mit dem und dann hat jeder nochmal ein anderes Goldmedaille. Und dann gab es einer hat sogar eine Goldmedaille gewonnen, der hat im Schnellschießen, Schnellfeuerwaffe. Ja. Das heißt, das war total geil, der Wettbewerb. Habe ich auch gesehen, haben auch Gold bekommen, wir vor allem. Ja. Als hat man da irgendwas mitgemacht. Andreas Fink oder so hieß der. So ein, und dann musste er einfach, hat 4 Sekunden Zeit, die Waffe zu heben und 5 verschiedene, so ungefähr 10 cm Durchmesser Punkte zu treffen. Mhm. Aber halt in 4 Sekunden muss er die anheben, 5 Ziele treffen und dann wieder senken die Waffe. Mhm. Und da hat er auch Gold drin gewonnen. Und es war halt so ein, ja, sagen wir mal, ein bisschen untersetzter Typ, halt so mit so einer Kappe rauf. Klassischer am Schwitzen. Amokläufer. Klassischer, auch, ja. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein klassischer Amokläufer. Ja. Und bei jedem, der kam, dann kam halt danach der Russe, danach der Amerikaner. Ich dachte mir so, nein, nein, nein, nein. Nein. Und warum müssen wir Deutschen in jedem Schießwettbewerb die Goldmedaille bekommen? Das ist der einzige Wettbewerb, wo ich das nicht will. Wir sind alle aus wie Amokläufer. Das sind vor allem auch immer so ganz abgefahrene Space-Waffen irgendwie, die dann so ganz unförmig und klobig irgendwie sind, die dann auch so Gegengewichte dran haben und die so mega High-Tech. Ja. Das ist dann auch immer total abgefahren. Auch dieser Bogen. Ja, der Bogen ist auch krass mit Gegengewichten und so. Ja. Wo ich mir denke, ist es dann noch so schwer, da zu treffen? Also natürlich ist es schon schwer, aber auf der einen Seite denke ich mir, naja, vor allem dann hört man mal, ja, die macht das jetzt seit 2 Jahren so. Seit 2 Jahren. Wow. Die macht seit 2 Wochen. Das ist auch, genau, je weniger Leute Zeit haben zu proben, desto weniger akzeptiert man den Sport auch als Sport. Ja, ja. Aber wie gesagt, es gibt auch diese coole Frau, die Amerikanerin, die irgendwie jedes Jahr Tonschau im Schießen gewinnt, die krasseste Athletin in diesem Wettbewerb ist. Ist aber eine fette Frau, so eine fette Mom, die jeden Tag PBJ-Brötchen schmiert für ihre Kinder und dann halt da steht und nicht mal richtig zielt. Die hat das einfach durchgespielt. Die hat im Alter von 12, weil die gesagt, okay, ich bin einfach die Beste da drin und macht es seitdem immer weiter. Und die stemmt halt so in ihre Hüfte, so auch nicht mal so richtig professionell. Da ist auch keine richtige Haltung. Da steckt keine Sportwissenschaft dahinter. Stemmt einfach so rein, schießt und trifft halt. Das ist einfach ein Genie da drin. Die hat also einfach nebenbei gewonnen. Irgendwie hat noch ein Kind irgendwie auf vor dem Bauch irgendwie geschnürt, irgendwie einfach so nehmen. Bam, bam, bam, bam, steht da bei ihr Kind und killt alle Tontauben. Ja, genau, ruft noch irgendwie den Rektor an, dass der Sohn irgendwie nicht nachsitzen muss oder so nebenbei. Unfassbar. Bam, bam, bam, bam. So eine Mom, ja, so eine fette Mom. Das ist geil. Olympia ist toll. Und vor allem auch diese seltsamen Kombinationen dann aus dem, ne? Wo du denkst, okay, da gibt es dann zum Beispiel eine Sportart, die ist orientiert an Kavallerieoffizieren aus dem 18. Jahrhundert oder sowas. Die müssen dann irgendwie rennen, reiten, mit Pistole schießen und Pringles fechten, essen. Sehr viel Pringles essen. Pringles essen, dreifacher Salto und dann noch irgendwie eine Scheune aufräumen oder sowas. Also genau, ganz extrem präzise, wo dann diese 8 Sportarten, Oktalon oder Poktalon oder was auch immer, die es dann machen müssen. Also auch ganz seltsam, dass du denkst, ich habe diese 5 Fähigkeiten, das passt genau darauf. So, das ist dann so, ja gut, aber ich kann jetzt noch Hammer werfen. Leider nicht dabei. Sorry. Das ist so seltsam. Das ist echt ganz merkwürdig. Vor allem, also dass du weißt, dass du in einer Sportart, die wenig Fans hat, der 30 Beste der Welt bist. Ja. Ist das nicht mega uncool? Von 50. Ich meine, wir sind auch. Also wir sind wahrscheinlich so die unter den Top, weiß nicht, 800.000 Comedy-Autoren der Welt. Oder? Weiß ich nicht. Die es ausüben, nicht die sein wollen, aber besser wären im Prinzip. Weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, kein Maßstab. In Deutschland, sagen wir 800.000 in Deutschland. Wir wissen halt nichts, aber das ist echt krass, weil wir haben keinen Maßstab. So, ich glaube, es wäre auch extrem demütigend, wenn wir wüssten, dass wir nicht mal unter die besten 10 Millionen der Welt kommen oder so. Ja. Das wäre so extrem traurig. Wir sind nicht mal gut in dem, was wir seit Jahren machen. Ich glaube, ich habe einen besseren Platz irgendwie beim Springreiten als bei dem, was ich beruflich mache. Ich glaube, ich bin der 10-millionste Comedy-Autor, aber der 400. Springreiten-Typ oder sowas in meiner Gewichtsklasse. Das kann sein. Ja. Das ist ganz strange auch. Auch dass diese. Wie entscheidet man sich, dass man jetzt Weitsprung macht und nicht alles andere, was man daneben. Also springt sie dann nur weit in ihrem Leben? Ist das so ihr Ding? Also, ja, aber nicht hoch. Die Person, so, ich kann sehr weit springen, aber nicht hoch. Aber nicht hoch. Ich bin sehr schlecht darin, aber sehr gut darin. Ja. Was muss da passieren? Wie viele Entscheidungen müssen getroffen werden, bis man das macht? Aber habe ich auch so eine Reportage gesehen, wo die sich dieses Problems ja bewusst sind, dass das kein Schwanz interessiert. Die sind ja nicht bescheuert. So. Und dann haben die immer so Segmente gemacht, wo sie versucht haben zu erklären, warum dieser Sport jetzt interessant ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, aber wo Pferde einfach eine Choreografie machen. Dressur. Die nicht über irgendwas drüber springen, sondern die tanzen einfach. Also die das machen Wahnsinn. Einfach so Moves. Habe ich auch gesehen, das ist Wahnsinn. Und vor allem, ganz kurz, Exkurs, die machen... Also sie können sich die Musik auswählen. Ja. Und natürlich ist das so eine sehr anmutende Innerhalb Sportart. Von GEMA, ja. Ist so eine sehr anmutende Sportart. Immer mit dann hopsen die und dann reiten die sanft über den Boden. Dann müssen die Füße immer einen gewissen Abstand haben, einen Winkel. Und dann haben natürlich die meisten, hören natürlich Klassik. Dann läuft ein Klassik-Track im Hintergrund und die Pferde orientieren sich auch so ein bisschen daran. Und dann hat irgendwie eine Deutsche, die dann auch irgendwie Gold oder so gewonnen hat, die lächerlich gut darin war, die dann lief einfach so ein Trance-Track im Hintergrund. So ein Ballermann-Hit. Einfach so. Also ein uncooler Text dabei und so. Es passt überhaupt nicht zur Sportart, aber das Pferd hat ja ganz mitgemacht. Es hat so übertrieben auch im Takt mitgemacht. Ja. Wo ich mir auch dachte, als Juror würde ich dann für die Musik Abzug geben. Auf jeden Fall. Das können die halt nicht, das müssen die ausblenden. Vor allem bei diesen Reitplätzen, die haben auch immer so scheiß Boxen. Die haben dann irgendwie so uralte Medion-Boxen, ja, irgendwie am anderen Ende des Reitplatzes, wo das dann so rausplärrt. Und die wohnen in so, also die Juroren sind in so Pavillons. Ja. Warum sitzen die ja nicht einfach am Rand? Nein, ja. die haben so weiße Pavillons, wo so Blumensträuße davor gelegt sind. So als ob irgendein Schwein interessiert, dass es dekoriert ist. Und die Fechter, das ist einfach nur alles so mega funktional. Alle haben so, das ist nichts schön. Ja, genau. Ja, das stimmt. Aber bei denen ist alles so, das ist total strange. Ja, und aber ich war mal in München auf einer Pferdeschau und du denkst ja einfach, da können es die geilsten Pferde der Welt und die fähigsten Reiter der Welt sein. Es kommt keine coole Stimmung auf, weil die Musik A scheiße ist und die Qualität so schlecht ist. Es kommt einfach nicht auf. Aber da habe ich auch, in dieser Reportage hieß dann auch, ja, Fechten mögen die Leute. Es gibt ja auch wieder drei verschiedene Fechtarten. Ja. Es gibt ja drei verschiedene... Degenfechten, Fechten. Also dann diese drei verschiedene Schwerter oder drei verschiedene Waffen, die dann irgendwie nochmal einen anderen Kampfstil haben, weil die dann schwerer sind oder andere Trefferzonen zählen, was auch immer. Und dann hieß es auch so von wegen, ja, die haben sich so überlegt, weil keine Sau das interessiert, dass sie coolere Helme machen. Und dann haben sie also einen Helm gezeigt, der so aussieht wie so, dieser eine Daft Punk-Helm, der so eine Art Schutzvisier rumrum hatte, was so völlig unnötig, aber du kannst auch einen Darth Vader-Helm tragen. Wir haben jetzt zwei Hörner. Ich weiß nicht, musst du nicht nehmen. Aber ja, genau. Das finde ich ganz gut. Das ist ganz merkwürdig. Ich finde, wo so am meisten dieser Hobbycharakter von Olympia klar wurde, war ein Moment, wo so ein Weltklasse-Golfer ist zum ersten Mal dabei, immer wieder, einen Abschlag gemacht hat, aber ist dann ein bisschen über die Absperrung hinaus, wo man schon Publikum saß. Und dann saß da einfach so ein alter Mann, hat dann telefoniert, so, hat sich überhaupt gar nicht interessiert, was er gelaufen ist. Sieht er, dass der Ball auf ihn rollt, nimmt ihn einfach in die Hand, guckt ihn so an, telefoniert einfach weiter und Leute, alle da laufen so 100 Leute auf ihn rum, die so gestikulieren, so, nein, das dürfen sie nicht anfassen. Aber dann gilt halt, es gilt halt der das Publikum gilt ja halt als Teil der Hindernisse dann am Kurs. Ja. Genau genommen gilt die ganze Welt darum als Hindernis am Kurs. Und wenn die dann das treffen, dann müssen die halt, theoretisch muss der Typ dann sitzen bleiben, dann müssen die dahinter halt versuchen, den Ball zu treffen. Aber auch nicht weggehen. Nein. Können Sie bitte weggehen? Nein, ich bin Teil des Hindernisses. Und irgendwer hat dann den Ball genommen und ist dann im gleichen Radius zum Loch so weit gegangen, bis das Publikum nicht mehr da war. Das heißt, du darfst dann halt im gleichen Abstand um das Loch herum, aber der Typ hat einfach den Ball genommen. Ja, was passiert, wenn du den Ball nimmst und einfach wirfst in den nächsten See? Nee, dann wird halt so ein Videobeweis genommen und dann wird da, wo der Typ den genommen hat, ist halt ein Arschloch-Hindernis. Fuck you, einfach. Harald, ey, bei jedem fucking Turnier bist du und wirfst den Ball wieder weg einfach. Am besten war dann die nervige Geste von der Frau, die er nicht gehört hat. Ey, was hat die Arme so hochgerissen? Was zum Teufel? Das war so eine, sie konnte auch nichts dagegen machen, die ist nicht mal eingegriffen. Ja. Da geht es um richtig Geld und die hat, weiß ich nicht, aber die hat nicht mal eingegriffen. Um Freigetränke, ein paar Gutscheine. Da geht es um Pommes Mayo. Ähnliches hatten wir bei dem Baseballspiel, das wir in New York gesehen haben, auch, wo dann der Ball irgendwie ins Publikum geflogen ist und es hätte einen Unterschied gemacht, ob er nur gegen die Fassade geprallt wäre und dann wieder zurück aufs Feld oder ob in der Zeit schon jemand ihn berührt hätte. Und da war dann so ein kleines Mädchen, das halt so halb ins Gesicht bekommen hat. Und nur weil die ihn berührt hatte, waren dann irgendwie die Regeln anders. Also alle hassen dieses süße Mädchen. Ja, dieses scheiß Mädchen, weil deswegen die Mets irgendwie die Millionen Dollar verloren haben. Aber stell dir mal vor, das ist eine Sportart wirklich, also dass so ein kleines Mädchen die Mets in den Ruin treiben könnte, weil die einfach in der Liga absteigen, weil so ein Skandalwurf oder so. Ja klar, die müssen ihre ganzen guten Spieler verkaufen, spielen nächste Saison noch schlechter und sinken immer weiter ab. Das ist ein Teufelskreis. Du weißt ja, was mit den Red Sox passiert ist. Ich meine, das war eine Geschichte. War ein Drama. Das war echt ein Drama. Ich glaube auch niemand. Das war echt nichts. Wahnsinn. Nee, Olympia ist wirklich toll. Ja. Aber leider nur alle 4 Jahre. Aber ich habe auch ein bisschen genug jetzt davon. Ich habe auf jeden Fall genug. Aber ich meine, Winterolympiade, hallo? Ja, ein riesen Skeleton. Ich meine, ich bin ein riesen Skeleton-Fan. Wahnsinn, ey. Skeleton. Ich bin wirklich ein großer Fan vom Namen Skeleton. Ich weiß gar nicht, was das ist. Skeleton. Skifahren meinst du? Nein, Skeleton meine ich. Skelett. Skeleton. Scarlet. Skeleton ist eine Sportart. Da musst du mit so einem Art Schlitten durch die Bobbahn fahren. Mit so einer Art Schlitten. Es ist nicht Schlitten, es ist eine andere Art des Schlittens. Du liegst, glaube ich, auch drauf. Du hast diese Flossen an. Das ist ganz strange alles. Aber ich habe vielleicht nur keine Flossen an, sondern die Füße haben einfach so seltsame, weiß ich nicht, jedenfalls liegen die so da drauf und dann fahren die halt auf so einer Art Schlitten, so eine Art Rollbrettschlitten durch die Bahn, die sonst für andere Sportarten wie Bob benutzt wird. Das heißt die Bobbahn. Und was eine seltsame Sportart, die mit den Mitteln lebt, die eine andere Sportart, die den gebracht hat. Tatsächlich, der erste Promi, den ich in meinem Leben gesehen habe, war der Georg Hackel. Der Hackel-Schorsch, wie wir ihn genannt haben. Ganz große Sensation, sehr stolz, gerade im bayerischen Raum. Und da waren wir irgendwie so in Bayern Ausflug, irgendwie Königssee oder sowas in der Richtung. Und dann stand er da einfach am Ufer, stand da, kontemplativ. Einfach so am Ufer. Stand er einfach Promis da. Promis stehen einfach so manchmal am Promis Ufer? Promis stand da, erste Promi. Hat mich, also Schlittenfahren hat mich überhaupt nicht interessiert. Oder Bob, Rodeln, glaube ich, sagt man eher. Man muss dann auch immer so, das ist mir auch mal so, also die Begriffe sind teilweise schon wichtig, glaube ich. Nämlich also, teilweise, die sind extrem. Ja, nee, also zum Beispiel, wie, also zum, und unsere Maskendame korrigiert auch immer, ihren Namen. die Claudia oder so. Nee, aber dass man irgendwie sagt, nicht Schminke, man darf nicht Schminke sagen, sondern Make-up und man darf auch nicht, man soll Maskenbildnerin sagen und nicht irgendwas anderes, irgendwie so einen abwertenden Begriff oder sowas. Aber dann auch gab es ja immer so von der ARD oder von der Sportschau so diese Zusammenfassung des Videos und da hieß dann auch irgendwie, beim Trampolinen hat dann jemand gewonnen und dann hieß es dann irgendwie so, keine Ahnung, Clara Falkenstedt hüpft zum Gold und sowas, und ich dachte, ja, ich verstehe, wo ihr hin wollt, aber die Frau trainiert halt ihr ganzes Leben und das wäre ihr großer Traum und ihr Titel mit hüpft, weißt du, hüpft, das ist so. Florentin witzelt zu Gold. Ja, genau. Das ist so, weißt du, du gewinnst Gold dafür, dass du hüpfst. Oh, das ist echt, das ist schon echt demütigend, weißt du, die arme Frau, die sich das anschaut. Ich finde aber auch, das rodelt zum Gold, das ist auch nicht so. Ja, gut, so, das aber klingt das so aus Versehen, das klingt so belanglos. Das klingt so ein bisschen professioneller als Schlittenfahren, das machen irgendwie Kinder im Winter oder so. Fahren. Dafür habe ich Gold geholt. Also das hat schon. Auf jeden Fall, ich habe mich damals nicht getraut, den Hackel-Schorsch anzusprechen, weil ich hätte auch nicht gewusst, was ich aber. Aber das war der erste Promi. Ich glaube, man erinnert sich immer an seinen ersten. Was war dein erster Promi, den du gesehen hast? Ah, gute Frage. So ein FDP-Politiker, oder? Du warst mal auf so einer FDP-Parteiveranstaltung. Ich glaube, ich habe mal die Band Blue gesehen am Flughafen, am Düsseldorfer Flughafen. Blue? Ja, so eine Boyband. So eine Boyband aus England. Also, ob es die ersten waren, weiß ich nicht. Nicht Blue Man Group. Nein. Okay. Nee, aber die, die sind recht auffällig. Ja, kann sein, dass ich schon mal gesehen habe, aber sind mir jetzt nicht aufgefallen. So ein blauer Typ, checken Sie sich von der Blue Man Group? Nee. Okay, sorry. Passiert mir andauernd. Ich werde andauernd für jemanden aus der Blue Man Group gehalten. Ich weiß nicht, weiß warum. Nicht, warum. Ja. Aber Blue, aber nicht am Blue Double Double Die, oder? Am Blue Double D Double Do Die. Ja, früher war Musik so viel einfacher irgendwie. Einfach heute irgendwie Let the Sky Fall und früher am Blue Double Am Blue Double D Double Die, la la la, da da da, die ganz großen Hits. Ey, Macarena, auch Fantasiesprache oder sowas, ja. Come on, shake your ball, la la la. Was genau? Ich dachte immer oft, dass die eine Knarre meinen. Balalalala. Nee. Für mich war immer balalalala. Come on, shake your balala. Ist das nicht mal so eine Kindersprache für eine Ballermaschine? Ach so. Also ja. Womit ballert man? Mit Kanonen, mit Pistolen. Ja. Come on, shake your balalalala. Das ist ein sehr spezifischer Song fürs mexikanische Drogenkartell oder sowas. Ja. Oh, die Waffen in die Höhe! Auch so viel zu fröhlich für den Anlass eigentlich. Das ist schon echt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich in dieser Reportage über diese Olympiasportarten gesehen habe für diese Drainage, die dann tanzen. Und dann hieß es, ja, die Kunst ist es, es möglichst so aussehen zu lassen, als würde das Pferd die ganze Arbeit machen. Ja. Und dann habe ich mir, ja, aber setzt dir doch eine Brille auf der anderen Seite macht das Pferd ja auch die ganze Arbeit. Ne? Also ich verstehe schon so von wegen, ja, man muss eine entspannte Körperhaltung haben und man darf jetzt nicht da mit hochrotem Gesicht in die Zähne und während das Pferd da ganz sanft tanzt. Es muss, der Reiter muss möglichst entspannt aussehen. Und das ist die undankbarste Sportart der Welt. Wenn irgendwann jemand das so aussieht, dass er dabei ein Sudoku macht, um so zu, ja, genau. um so suggerieren, dass er gerade ganz woanders ist. Alles schlecht, das Pferd so. Macht die ganze, ja, Arbeit. Was, ich hab Gold? Ich sitze, okay, hier, ups, Alter. Ja. So, die Rolle viel zu weit. Aber es ist wirklich per Definition die undankbarste Sportart, weil du so tun musst, als hättest du keinen Teil am Erfolg. Du gewinnst, so, wenn du am wenigsten damit zu, ja, tun hast. Genau, das ist wie bei Formel 1, wo ich sage, herzlichen Glückwunsch, Herr Schumacher. Nee, das war das Auto. Glückwunsch in mein Auto hier. Guter Wagen, du. Hey, nee, aber es ist einfach... Das Pferde, warum das ist überhaupt deine Impressions ist, immer in Hans Hamburgerischer ab eigentlich? Hey, das ist mal ein Auto, du. Ja, du gute Haube, du. Ey, meine Leute. Gute Haube, du. Aber das sind so Pferde mit auch Polo. Conan O'Brien hatte letztens Polo gespielt. Und auch das ist so absurd irgendwie. Dass du, also das ist, ich ja schon echt ab, aber das ist schon... Das ist eine geile Sportart. Polo ist eine geile Sportart. Weil das ist das Nächste, was irgendwie an Rittern dran ist. Du hast so einen langen Stab in der Hand und reitest. Und vor allem, das ist ja auch ein großes aber Feld. Aber du tötest keinen anderen. Moment. Die Idee ist ja auch, also Körperkontakt oder Pferdkontakt ist ja durchaus erlaubt. Du darfst ja, wenn der Ball vor dir ist und du den so vor dir her dribbelst, darfst du ja den anderen Reiter weg drängen einfach so. Das ist ja wirklich. Du benutzt mir so viele brutal Fachbegriffe, als ob du nur den Conan dribbeln. Ball, hast du gesagt. dribbeln, reiten. Das sind ja diese ganzen Sachen, wo ich nicht abkaufe, dass ich es zum ersten Mal, ja, gesehen habe. Ja, vor allem, ich habe dann tatsächlich, weil dann kommt man in so eine YouTube-Phase, ich weiß nicht, ob du das kennst, du siehst Conan O'Brien spielt Polo, und ich mir, ist das eine coole Sportart? Die Antwort ist relativ schnell nein. Und dann so Top 10 Polo Goals habe ich dann. Ein Top 10 Zac Efron shirtless. Oh, dann, ja, genau, bist du in so einer Schleife drin und plötzlich guckst du den Gay-Porn an. Ich meine, das ist schon crazy. Und dann kommt deine Mutter rein, du musst alles erklären. Ja, ja, nein, Polo, ich interessiere mich für Polo. Obwohl, das Polo war es. Also, ja. Man den Polo-Tab schnell weg, so, hey, Efren! Und dann waren sie die Top 10 Polo-Goals, die aber immer daraus bestanden, dass so ein Typ von der Mittellinie aus den Ball halt geschossen hat ins Tor und die anderen ihr Pferd einfach nicht unter Kontrolle halten, dass sie da schnell genug reagieren konnten. Das war eigentlich im Grunde auch die tollen Polo-Tore. Es kann sogar sein, dass ich bei Olympia Momente live gesehen habe, die für den Sport die Welt verändert, absolut, haben. Absolut, ja. Und du, ja, checkst es nicht, weil, ja, selbst die geilsten Momente dieser Sportart für dich immer noch so, ja... Cool, ja, so, ja, sind. Du bist nicht dabei, wenn Weltgeschichte. Also, du bist schon dabei, aber du merkst es nicht, wenn Weltgeschichte geschrieben wird. Vor allem, ich denke mir bei Polo, warum lässt man nicht die Pferde den Ball spielen? So, die sind ja stark und die haben ja Hufen, die können es ja gut machen. Warum? Ich finde das und dann so vor allem, strange. Und dann im nächsten Jahr lässt man einfach die Reiter weg und lässt einfach nur noch die Pferde einfach Polo spielen. Dann hast du wirklich eine reine Tiersportart, die es ja noch nicht gibt. Ich finde es so strange, dass du quasi mit den. Dass du Pferde benutzt bei einem menschlichen. Sportwettkampf ist ein riesen Mittelfinger in Richtung aller anderen Tierarten. Auf jeden Fall. Warum hebst du die so hoch, dass du mit denen was machst? Warum hast du kein Hunderennen oder so, wo Kleinwüchsige drauf rennen? Hunderennen. Also gut, da rennen nur die Hunde. Ja, aber als Olympiasport. Ja, Hunde können alleine rennen. Ne? Selbst beim Pferderennen hast du noch Jockeys. Aber beim Hunderennen... Yes! Hast du noch... aber dann hast du gerade die Kurve bekommen. Also selbst beim Hunderennen hast du keine Reiter. Vielen Dank. Aber die rennen ja auch so. Danke an den Experten. Die rennen ja auch so einem Hasen hinterher, ne? Die raffen ja nicht mal, dass sie in einem Rennen sind. Oh, das ist so dämlich. Rennen einfach nicht. Das ist weißt so du, dumm. So ein Hund könnte der gefeilste Rennhund der Welt sein und der würde es nicht mal raffen. Weil er denkt, ja, ich renne einem Hasen hinterher. Aber ich mag nicht mal Hasen. So oft wie Menschen sagen, der beste Freund des Menschen ist der Hund. Mhm. Weiß ich nicht, ob das so positiv für einen Menschen ist, so einen wahnsinnig dummen besten Freund zu haben. Und vor allem, man also blöd für einen Hund, ne? Also. Vor allem ist dann der Hund auch der beste, der Mensch auch der beste Freund des Hundes? Er nicht? Nee. Überhaupt nicht. Nee, der hält ihn gefangen. Der hält ihn gefangen. Allein dieses Prinzip Leine macht das schon sehr viel deutlich. Was ist das hier für eine Freundschaft? Ist das eine gesunde Beziehung hier gerade? Ich habe irgendwie das Gefühl. Ich glaube nicht. Und die züchten hier vor allem halt einfach kaputt. Ich habe da letztens auch mal so eine Reportage gesehen, dass die einfach wirklich kaputt gezüchtet werden. Dass diese Tiere auch einfach keine fünftige Lebenserwartung haben. Und auch teilweise deren Gliedmaße so seltsam, also dass sie halt süß aussehen, dass sie halt so seltsam gezüchtet werden, dass sie halt kaum noch lebensfähig sind und auch ihr Herz und die Organe teilweise so unpassend sind, dass sie Atemnöte haben und irgendwie ganz schnell Krankheiten bekommen, weil deren Körper halt einfach nach menschlichem Vorbild so, oh, was ist denn süß, lass uns den nochmal niedlich aussehen, oh, und die Füße sind so klein, stummelig, haha, aber dass das Tier halt einfach fucking leidet und einfach sagt, fucking kill me, ich bin weiß nicht lebensfähig. Es kennt es ja nicht anders. Es denkt einfach, das Leben ist ein riesen Höllenritt. Genau wie diese Möpse, die schon gezüchtet werden, dass sie so atmen. Ja, einfach, dass sie niedlich sind. Und du siehst sie wirklich, dass diesen Besitzer und seinen Hund, hörst du auf einem Kilometer, Sommerneulich in Köln, lief einfach so ein Mops rum. Ich dachte mir, wo kommt dieses Geräusch her? Ist das denn irgendwie ein Auto? Ich wollte aus dem Weg gehen. Und dann war einfach in sehr weiter Entfernung, war halt so ein Hund. Ja. Und die behandeln das Menschen. Ja, vor allem, die sollen ja niedlich sein, halt so, dass der, oh, der ist so krank und so schwach und ich kümmere mich um ihn. Das heißt, der Mensch richtet absichtlich den Hund zugrunde, nur um dann was mit haben, wo er sein Mitleid geben kann und wo er niedlich sein kann. So ein fucking Urhund, so ein fucking Wolf, da hätte er der Wolf Mitleid mit dem fucking dummen, fetten, Cheeto-fressenden Menschen, anstatt dass er den... Das ist, glaube ich, die große Rache eigentlich. Dass sie einfach eine Rasse dominieren und einfach so kaputt richten, dass sie mir sagen, oh, der sieht ja total lustig aus, wenn der einen Hut auf hat. Ja. Das ist meine große These, dass das Lebewesen die Krönung der Evolution ist, dass anderen Leuten, dass anderen Tieren eine GoPro aufsetzt. Einfach beliebig einfach kaputt degeneriert. Vor allem, es hätte jedes andere Tier treffen können. Es hätte ja nicht auch nur den Wolf treffen können, es hätte ohne weiteres den Fuchs, den Bären, ein Reh, ein Schmetterling, hätte genauso gut treffen können. Nein. Und sagen, du bist jetzt unser Tier, dass wir einfach zugrunde richten. Ich würde komm mal her, Schmetterling wir würde ich mal ein Fragezeichen da dran machen. Ja. Und einen Rechtschreibfehler, weil du Schmetterling gesagt. Aber... Ich würde mal ein Fragezeichen dran machen. Aber ein Bär von mir aus. Man hätte genauso gut ein Bär, so ein kleines Bärchen. Ohne Witz, wenn die vor 200 Jahren angefangen hätten, Bären zu domestizieren und zu züchten, hätten wir heute kleine Teddybärchen, die wir halt an der Leine durch die Innenstadt mitschleppen können. Aber das haben die nicht gemacht. Die haben sich für den Wolf entschieden und dann Hund raus. Ab wann hat man eigentlich ein neues Wort benutzt? Sorry, ich bin gerade so im Rant dran. Ab wann hat man gesagt, das ist doch kein Wolf mehr? Ja, dann haben wir jetzt einfach Hund. So, neues Wort. Bitteschön. Ja, das ist eine gute Frage. Aber man auch zum Baum... Ja. Sorry. Ja, Busch dann. Gesagt. Ja gut, das ist was anderes. Na gut, einfach ein anderes. Offensichtlich was anderes. Baumkopf. Aber wirklich, man hätte vor allem auch ich denke mir auch stimmt. So, auch der Affe, also es hätte auch jedes andere Tier sich zu einem Menschen entwickeln können. Also auch Fische hätten plötzlich mega krass Werkzeuge benutzen können und so und wären super gut. Und wenn der Mensch ja schon was Außergewöhnliches, kommt vom Affen, der ist ja relativ random, der könnte genauso gut vom Nilpferd abstammen, dass die einfach irgendwann anfangen aufrecht zu laufen und irgendwie Feuer zu machen und so. Aber es war genau der Affe. Es kommt ja halt, also es ist schon, glaube ich, so ein bisschen so Größe des Gehirns und sowas, hängt auch schon zusammen. Also du brauchst halt eine gewisse... Hat der Affe das größte Gehirn? Also nee, aber in Relation zum Körper? Ich glaube schon. Echt nicht so Schnecken oder so? Eine Reaktion zum Körper kann sein, aber Schnecken haben halt ein zu kleines Gehirn, als dass es irgendwann eine Form der Intelligenz... Achso, dass so eine kritische Komplexität erreicht. Irgendwann im neuen Justice League Trailer fragt auch jemand Aquaman, ob er mit Fischen reden kann. Und in irgendeinem Comic hat Aquaman mal die Antwort gegeben, nein, Fische sind viel zu dämlich, mich zu verstehen. Also hat er nicht so gesagt, aber Fische sind viel zu niedere Geschöpfe, als dass sie mit mir reden können. Er kommuniziert mit dem Organismus, dass sie irgendwen angreifen und so. Mhm. Comics. Wow. Ja, da bist du ja unser Comic-Experte, ne? Auf jeden Fall. Das war was. Bären. Habt ihr eine tolle Olympia-Geschichte erlebt? Ja, ruf doch einfach mal an. Jetzt. 085 83 83 9. Der Red-Button schlägt gleich zu. Wir waren bei Louis C.K. Wir waren bei Bill Burr. Was ist dein Lieblingsbit gewesen von Louis C.K.? Erstmal, sorry, Leute. Ist das eigentlich Copyright? Dürfen wir das jetzt eigentlich Weiß sagen? Nicht. Einfach so? Erstmal, wie geil Amsterdam. Coole Nummer. Wir sind da angekommen und die Arena, wo wir das stattfanden, war ein riesen Videowürfel. Es war einfach ein riesen quasi eine riesen Video-Wall einfach. Es waren sehr viele LEDs. Und wir kamen da an und das Erste, was wir gesehen haben, war, dass mein Tweet, wo ich geschrieben habe, dass wir nach Amsterdam fahren, die ganze Arena eingenommen hat. Ja. Wie cool war das denn? Mega cool. Weil man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass da einfach Tweets rumlaufen. Ich dachte einfach, die begrüßen mich gerade mit einem riesen Tweet. Ich dachte, die ganze Halle wäre heute in meinem Tweet beleuchtet so. Mhm. Weil es, wir kamen ja zu dem Zeitpunkt an, wo der einfach schon da war. Das heißt, es war noch nicht das Bewusstsein angelangt, dass, da, dass er durchläuft. Ja. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Das war schon ziemlich abgefahren, zumal wir weder jetzt irgendwie einen Hashtag oder sowas benutzt haben, der jetzt irgendwie auf dieses Ereignis hinweisen würde, sondern die es einfach gefiltert haben nach Louis C.K. plus Amsterdam plus Foto, hauen wir die alle da drauf und es war schon cool. Das hat schon funktioniert. Dinge wissen sehr viel von einem, ne? Ja, auf jeden Fall. Man, wir haben nichts gemenschen. Wir haben nichts, ich meine, du hast Amsterdam trotzdem noch falsch geschrieben, aber trotzdem haben sie es verstanden. Das war eigentlich auch ganz... ganz gut. Ich weiß nicht, dürfen wir Bits nacherzählen? Ja. Ich meine, wir kriegen es natürlich nicht so gut hin wie Louis C.K., aber no, es ist Copyright eigentlich. Du bist schon fast so gut wie Louis C.K. Copyright. Also ich fand es sehr gut. Und auch da, irgendwie du brauchst einfach Kinder, glaube ich. Viele haben ja gesagt, Louis, es hört auf, lustig zu sein, wenn man keine Kinder hat. Wir hatten ja letztens diesen Tweet, wo dieses Kind gestorben ist auf der Wasserrutsche. Ja. Und dann haben wir beide Gags dazu gemacht. Und einer hat dann bei mir kommentiert so, ja, seit ich Kinder habe, kann ich über sowas nicht mehr lachen. Wo ich mir sofort dachte, okay, ich will nie Kinder haben. Weil wenn das ein Nebeneffekt ist, dass sich ein Teil meines Humors einfach löscht, kein Bock drauf. Ich denke mir immer, stell dich nicht so fucking an. Natürlich habe ich keine Ahnung, wie es ist, Kinder zu sein. Natürlich ist es noch eine ganz andere Emotionswelt. So. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist ja trotzdem noch ein Gag. So, das ist so, keine Ahnung, wenn jetzt jemand einen Gag über blonde Menschen macht, kann ich ja auch als blonder Mensch drüber lachen, auch wenn es zu mir gehört, weil es ist ja trotzdem noch ein Gag, ist ja trotzdem noch eine Distanz da. Ich verstehe nicht, warum das so ein Ding ist, warum man nicht mehr über tote Kinder lachen kann. Wie wahrscheinlich ist das, dass dein Kind von der Wasserrutsche gekommen ist? Absolut. Jetzt, wo es schon mal passiert ist, das wird die nächste Zeit erstmal nicht nochmal passieren. Nee, ja, auch nicht. Also weiß ich nicht. Das finde ich immer komisch, dass man sagt, okay, nur weil das Teil meiner Persönlichkeit ist, kann ich da jetzt nicht mehr drüber lachen. Aber da ist es auch nochmal... Dankeschön an alle Menschen, die es gibt. Da sind ganz, ganz tolle Kommentare in diese Diskussion geflossen. Ja. Bei mir hat jemand geschrieben, ich habe dann ja gesagt, ist ein Kind bei einer Wasserrutsche im Wasserpark umgekommen und ich habe gesagt, ich würde ja sagen, es wäre jetzt an einem besseren Ort, aber es war halt in einem Wasserpark. Mhm. Und dann hat jemand gesagt, wieso? Wäre doch schön, wenn es zu Hause bei seinen Eltern gestorben wäre. Und ich mir denke, nein, das ist genauso furchtbar. Ja, es ist auch furchtbar. Ja, vor allem, ja, willst du das, dass ein Kind bei dir zu Hause stirbt? Ich meine, es ist trotzdem, aber dass sie nicht sagt, es wäre besser, ich habe verstanden, wenn sie geschrieben hätte, diese Person, es ist nicht besser, ist besser, wenn es gar nicht passiert wäre. Ja, ja. Alles klar geschenkt. Das ist nicht meine Aussage gewesen, aber okay, das ist doch eine korrekte Aussage. Aber nein, es wäre besser, wenn es mit deinen Eltern passiert wäre. Da setzt du sehr viel voraus, auch was die Eltern, die Psyche der Eltern angeht und so. Das ist schon seltsam. Und dann hat jemand geschrieben, darunter geschrieben, nein, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Danke. Auch nicht verstanden, aber immer noch danke. Ich glaube, es wäre ja auch noch nicht mal besser, wenn dein Kind bei dir zu Hause sterben würde, oder? Weil so kannst du sagen, okay, scheiß Sicherheits, bla, blub, scheiß Wasserpark, wir verklagen den Grund und Boden, die haben Schuld. Aber wenn das Kind bei dir zu Hause und vielleicht noch in deiner Nähe stirbt, machst du dir Vorwürfe für den Rest deines Lebens. Und so, okay, das Kind wollte in den Wasserpark, es hatte Spaß, es war... irgendwie, wir haben uns dem Vertrauen, ist gestorben. Das ist eigentlich fast einer der besten Tode, die man haben kann für ein Kind, weil du dir selber keine Vorwürfe machst. Wenn es ein Autounfall, du fährst mit dem Auto, mit Kind, Autounfall, Kind ist tot, du nicht, dann hast du erstmal verloren, so, für den Rest deines Lebens. Wohingegen so ein Wasserpark, Kind hatte Spaß, ist da hingekommen, damit kann niemand rechnen, du als Elternteil kannst nicht damit rechnen, dass Kinder sterben im Wasserpark. Und es hat eine gute Zeit, bevor es stirbt. Ja, absolut. Es ist, überleg mal, Wasserrutsche. Yeah, yeah, yeah, tot. Aber auch schnell tot, recht schnell tot. Ja, recht schnell, es wurde geköpft. Das ist ein recht schneller Tod. Ist es nicht seitlich so von der Rutsche runtergefallen? Nein, dann irgendwie seitlich aufgeschlagen, genau, gestorben das Genick und dann wurde, in die Fritteuse der, nein, das, der Pommes das Genick gefallen, wurde genau von dem Rand der Rutsche getrennt und dann ist es in die Fritteuse gefallen. Von dem Pfannrand direkt. Ja, das ist echt gut. Und die hieß Verrückt. Es verrückt. War ein deutscher Name, Verrückt. Verrückt. Ganz Mensch, seltsam, die Deutschen, ne? Ey. Wenn sie eins können, dann töten. Ja. Wir reden auch nur wie ein Mensch. Wir sind eigentlich zu dritt, wir reden einfach nur so komplett miteinander. Wir haben neulich ein cooles Gedankenexperiment gehabt, fand ich. Wenn du einen Menschen töten könntest, angenommen, du kannst einen Menschen töten und einen Menschen wieder zum Leben erwecken. Mhm. Du könntest mich jetzt töten und dafür einen Menschen wieder zum Leben erwecken. Mhm. Wäre ich die Person? Oder würdest du das aufheben und warten, bis jemand, den du wirklich gern hast, bis du den wiedererleben kannst? Nein, natürlich, also auf der einen Seite... Das ist ein mega schwieriges Experiment. Eigentlich nicht, weil du würdest halt irgendeinen Spacko töten und halt irgendwie, keine Ahnung, Hitler nochmal zurückholen und sagen, okay, ihr Freunde, jetzt N24, lasst die Kameras mal fucking laufen. Wir machen ein Interview with Screen that guy. Screen time for Hitler auf N24. Okay, kriegst du es doch noch unter. Auf jeden Fall. Eine Tweet-Idee, die ich gestern Abend geschickt habe, auf die ich bis heute keine Antwort bekommen habe. Nee, ich würde halt einfach irgendeinen Spacko töten, der sowieso schon im Sterben liegt. Und würde ja, dann halt so irgendwie einfach ist das nicht. Das ist genau wie sich zwei weitere Wünsche zu wünschen. Hä, warum? Ja, aber auf der anderen Seite würde ich dich halt töten und dann zurückholen und fragen, ja, wie war's? Ja. Und dann sagst du, ja, ist nix. Und dann sag ich, ja, geil, danke. Ja, aber dann bist du um eine. Ja, aber da kannst du jeden anderen Toten auch zurückholen. Reise weiter. Kannst du jeden anderen Toten auch zurückholen, der weiß auch, wie es ist zu sterben. Der erinnert sich vielleicht nicht mehr daran. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht. Ja, man muss die Regeln nochmal ein bisschen klarer machen, glaube ich. Wenn du mich töten könntest und dafür, egal wen, wiederbeleben könntest, würdest du, glaube ich, mich nehmen. Ich denke mir auch sowas, also jetzt so wenn man jetzt Shakespeare zurückholen würde. Und Shakespeare ist wieder da, so keine Ahnung, 30 Jahre alt oder so. Gut, gibt es natürlich sprachlich ein bisschen Probleme, aber an sich passt das schon. So, und dann sagst du, ja gut, du hast jetzt Zeit, schreib doch nochmal ein Stück. Ob man da immer noch Bock drauf hätte, das zu sehen. Oder schreib ja, erstmal mal einen würde ich ihm sagen, oder schreib mal eine, guck erstmal erst so. Hier American Beauty, ja, guck erstmal Transformers 4, guck erstmal die wichtigen Filme, die der letzten Jahre entschieden sind, einfach mit ein bisschen up-to-date bist, was unsere Kultur so angeht und dann mach mal was Neues, ja. Wie das aussähe. Und wär er in der heutigen Zeit noch ähnlich bekannt oder hat er nur in diesem System funktioniert damals? Ja, das ist die Frage, ob halt nicht sowas auch irgendwann abgeschlossen ist. Ich denke auch heute, also gibt es auch heute auch noch Komponisten, die klassische Musik komponieren. Also so wie Schubert und Strauss oder so halt klassisch. Oder macht man heute halt, ja gut, aber das ist ja auch eher so Filmmusik-Scheiße und so halt. Das ist ja keine Sinfonie oder sowas. Es gibt noch Leute, die Bilder malen, ja, aber es sind halt andere Bilder als ja, damals. Eben, du malst eben nicht mehr so, wie man vor 500 Jahren gemalt hat. Ein Dürer-Porträt. Ja. Du malst nicht mehr, würde ich behaupten, ein Dürer-Selbstporträt. Überhaupt nicht. Weil ich denke mir, manchmal höre ich Melodien, ja, da, denke ich mir, fuck, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Auf deiner Seite denke ich mir, wenn ich das jetzt. Da, und denke mir sich, wenn ich da nicht drauf kommen würde. Ähnlich Potenzial. Könnte ich das noch irgendwie in modernen Popsong einbauen und wäre das trotzdem noch gut? Sind die Ideen immer noch gut oder brauchen die einfach die Ideen? Ich glaube, meine These ist ja auch, dass heutzutage jemand wie George Lucas oder so nicht mehr Star Wars drehen könnte. Hätte er Star Wars dann nicht gedreht und es gäbe auch die ganze. Angenommen, es gibt Star Wars nicht. Okay, dann gibt es auch keinen Star Wars. Und er würde heutzutage Star Wars drehen. Würde er es nicht dürfen, weil heutzutage sind originelle Ideen mega schwierig. Und Carrie Fisher ist zu alt. Und fucking Carrie Fisher ist zu alt und zu schlecht. Ja. Aber er würde es nicht mehr machen. Er würde vielleicht einen guten Batman mit der Story drehen dürfen. Mhm. Er würde vielleicht wäre er sogar ein guter Regisseur, guter Visionär und könnte vielleicht einen guten Spider-Man oder einen guten Green Lantern oder so drehen. Aber das war's. Ja. Er würde Star Wars nicht drehen dürfen, weil Leute Angst hätten, das kommt nicht an, weil niemand weiß, ob die Geschichte ankommt. Es werden nur noch Filme gedreht, die entweder dem Buch zugrunde liegt oder dem Comic zugrunde liegt oder ein anderer Film zugrunde liegt. Moment mal, eine Frage jetzt. Heute ist ja der Erfolg von Musik und Werken generell von der Masse abhängig. Wenn die Masse es gut findet, dann bist du in allgemeinem popkulturellen Gedächtnis und alles ist gut. Früher war das ja nicht so. Da war keiner um Beethoven, hat dann ein Konzert gegeben für 15 Adlige und die Adligen hatten halt genau, ja, mach mal noch mal ein bisschen von diesen Sonaten. So Sonnenschein-Sonate war ganz geil, aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein, guck mal. Und die Adligen sind heutzutage die Geld haben, die Filmbosse, Warner-Bosse. Nee. Aber die Adligen haben die Musik gemacht, die sie gut fanden. Ja. Die Produzenten von Warner Brothers versuchen, die Filme zu machen, die Masse gut finden. Von denen sie glauben, dass sie die Masse gut finden. Ja, aber es geht trotzdem um die Masse. Ja, und die Frage ist, ob du nicht vielleicht zeitlose Werke, wie damals Beethoven und Strauss und, ja gut, Beethoven und Mozart, damals nicht nur deswegen machen konntest, weil einige wenige Leute nach ihrem eigenen Geschmack die gefördert haben und gesagt haben, das ist zwar abgefahrener Scheiß, aber wir finden es geil und die Masse war vollkommen egal. Ist nicht das vielleicht die Voraussetzung dafür, zeitlose Kunst zu erstellen? Also du willst eine Diktatur in der Kunst haben? Ich will eine Kunst der Diktatur. Eine Diktatur der Kunst. Das war schon ganz gut, was du gesagt hast. Sorry. Ja. Ja. Ja, das willst du ja wirklich dann. Also du sagst ja, dass man Leute penetrieren muss mit Scheiß oder gutem Zeug, ist völlig egal erstmal, aber dass sie sich da irgendwann schon dran gewöhnen werden und es fressen werden. Das heißt, du willst Leute mit deinem seltsamen, weirden, Grenzgänger-Humor, wie du immer selber von dir redest. Aber ich meine, gibt's das denn heute noch? Weil früher war das so, also ich habe keine Ahnung, Beethoven und so, der wurde dann irgendwie von so Leuten angestellt. Du redest so, als ob du dabei warst. Ja, aber früher war das noch so. Ich mein Gott, ich vermisse ihn doch auch. Oh Gott. Aber da gab es dann halt so ein paar Adlige, die ihn halt einfach gefördert haben und einfach Geld gegeben haben. So, ja, mach deinen Scheiß, hier hast du Geld. Das gibt's doch heute nicht mehr. Dass du, jemand geht zu Bono und sagt, okay, ich bin Ölscheich, ich zahle dir jeden Monat 500 Millionen Euro, mach einfach, was du willst. Mach geilen Scheiß. Und die müssen sich heute auch alle durch Plattenverkäufe finanzieren. Und dieses Gönnertum, dieses Unterstützertum, zu sagen, okay, du hast jemanden, der dich geil findet, der gibt dir, weil ich meine, damals gab es halt auch krasse fucking Adlige, die einfach alles hatten. Man erwartet aber auch heutzutage von den Künstlern, dass sie unabhängig sind. Ich meine, bei Fußballvereinen ist es ja anders. Die lassen sich manchmal auch von Scheichs finanzieren und so und machen dann einfach geilen Fußball spielen. Wenn man das mal als Kunst, als Unterhaltungsobjekt sieht, ist es ja erstmal genau das Gleiche. Wenn man aber sagt, hier, dieser Hans Zimmer lässt sich von O2 finanzieren, sagt, hier hast du ganz viel Geld und macht da mal geilen Scheiß draus. Ja gut, aber O2 ist ja kein einzelner Mensch, O2 ist ja eine Firma. Wenn jetzt nur ein einziger Typ, der viel Geld hat irgendwie, der den unterstützt und sagt, ich finde es geil, was du machst, ich gebe dir ganz viel Geld, mach, was du willst, mach genau das weiter, mach deinen komischen Knowing-Green und Parsival. Wenn jemand von euch sehr, sehr viel Geld hat, richtig, ruft uns an. Patreon.com ist die Seite eurer Wahl. Und schaut da mal vorbei. Aber es kann auch echt sein, vielleicht gibt es irgendeinen Scheich da draußen, den wir genau treffen, wo wirklich sagen, die treffen 100% das, was ich will. Ich verstehe kein Wort Deutsch. Überhaupt nicht. Aber es klingt. Aber das Intro ist so geil. Und der schenkt uns einfach Geld und sagt einfach, macht einfach weiter, ich schicke euch 1 Million im Monat, macht das. Kann ja sein. Aber was würden wir dann ändern an unserem Lebensstil? Gar nichts. Nichts. Du säßt halt hier nicht mehr mit Babykarotten. Nee, ich sondern mit echten Karotten und einem Pelz dabei. Ja, genau. Obwohl es viel zu warm ist. Ja. Wir sitzen gerade in einem Raum, der komplett abgedunkelt ist. Ich sehe dich auch kaum. Aber ich wäre es im Pelz hier, glaube ich. Oh, das ist hell da draußen, du. Es ist so hell. Ja, ein bisschen Licht hier rein. Diese scheiß Helligkeit, ey. Aber es riecht auch nach Schweiß einfach drin. Das ist furchtbar. Als ob ich Sport machen würde gerade. Mm. Diese Hitze. Ich weiß nicht, wie es jetzt anfühlt. Ganz schrecklich. Ja. Ich weiß nicht. Wenn ihr Scheich seid und uns Geld geben wollt, haut das einfach mal raus. Dieses Gönnertum muss zurückkommen, dass man einfach sagt, warum nicht auch, man hat ja selber auch Geld, dass man einfach sagt, okay, ich finde den Künstler cool, ich unterstütze ihn einfach mal. Ja, dann bin ich glaube, damals hatten so Adlige oder so, die hatten einfach so fucking viel Geld und auch keine Zukunftsangst, weil, okay, Adel gibt's halt einfach seit mal 1000 Jahren, gibt's wahrscheinlich noch eine Zeit lang und bis dahin haben wir einfach überhaupt keinen Geldstress und wir können Geld einfach raushauen und jeder, selbst reiche Menschen, denken sich heute wahrscheinlich, na gut, Finanzkrise ist um die Ecke, ja, dritter Weltkrieg, Ölkram, Mars wird populiert. Steht auch hinten im Paper drin, so in den Broschüren, die sie lesen. Ölkram. Ja, Leute, Achtung! Achtung, Ölkram! Watch out for the Ölkram! Ja, kann sein. Serious. Und auch da ist schwierig, ne? Die hatten ja auch. Ich meine, tatsächlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, Mars, Haus auf dem Mars kostet 1 Milliarde Dollar. Das könnte ja sein. Und darauf willst du ja auch sparen als reicher Mensch. Wohingegen im Mittelalter, da gab es sowas nicht. Wo man kurz mal auch drauf eingehen muss, wir sind ja auch ein informativer Podcast, und jetzt, wo wir bei Spotify sind, müssen wir mal ein paar coole Sachen sagen. Lautet. Und zwar wurde im nächsten Sonnensystem, Alpha Centauri, der Planet Proxima Centauri, gefunden. Mega großartig. Also der ist in der habitablen Zone, der ist aus Gestein, die Sonne hat die richtigen Metalle rausgehauen schon, die richtigen Elemente dem Sonnensystem mit auf den Weg gegeben. Das ist so ein Glücksfall, das ist so mega gut. Können wir das mal ein bisschen mehr würdigen, als mit diesen dämlichen, seltsamen Scheißartikeln, wo drunter die besten Arten beim Sex zu sterben verlinkt werden. Warum findet man den erst jetzt? Wie kann es sein, dass man so einen fucking Planeten... Ich hoffe, dass du keine Rückfragen stellst. Dass man so einen Planeten... Ich meine, so ein Planet, das ist somit das Größte, was es gibt. Du, es kann sogar sein... Nein, absolut. Aber ich meine... Es kann sogar sein, dass unser Sonnensystem noch einen sehr großen Planeten irgendwo hat, den man aber einfach nicht sieht. Wie soll man den sehen? Er hat halt kein Licht. Es kommt halt... Licht ist wichtig. Ja, aber das ist eine Sonne in der Nähe, hast du gesagt. Ja. Die reflektiert ja von dem Planeten. Das ist scheißegal, das siehst du nicht mehr. Diese Reflektionslicht, das siehst du nicht mehr. Die erkennen Planeten ja nur, doch, das weiß ich nicht. Ich mag es, wenn Stefan in diesem Modus ist, wo auch er nicht genau weiß, ob das stimmt oder nicht. Aber weißt du, mach weiter, weißt du, wie du Planeten entdeckst? Exoplaneten entdeckst du, indem du guckst, entweder schaust du auf die Sonne und misst, wie viel Licht die absondert. Mhm. Und immer, dann die Veränderung der Wenn in dem regelmäßigen Intervall das Licht, das was abgegeben wird, abnimmt, weißt du, da schwirrt irgendwas drin rum. Das ist die erste Möglichkeit. Oh, ganz kurz drauf eingehen. Klar. Ist die Idee dabei, dass ja auch der Planet Schwerkraft auf die Sonne ausübt und die Sonne leicht hin und her bewegt, ja, und dadurch die Distanz leicht sich verändert und damit auch die Wellenlängen anders sind. Korrekt. Oder dass der, wie so ein Schatten, dass der Planet das durchs sind beide Licht Möglichkeiten fliegt. Das ist die erste Möglichkeit, ist, dass der Schatten dieses Licht, was die Sonne abgibt, verringert. Okay. Und die zweite Möglichkeit ist, dass der natürlich, egal wie kleiner er ist, trotzdem eine gewisse Schwerkraftbeziehung mit der Sonne eingeht und dadurch die Wellenlänge, mit der dieses Licht kommt, immer abnimmt. Mhm. Könnte aber sein, dass einer genau gleich großer Planet genau auf der anderen Seite ist und es sich immer ausgleicht. Das ist ganz, ganz spannend. Und deswegen, diese Möglichkeit hat man erst seit ein paar Jahren. Und mittlerweile wurden schon hunderte Planeten entdeckt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Zeit, in der wir da leben. Dreht er sich auch? Welcher? Dieser Xenocentauri? Oder nicht? Oder dreht er sich andersrum? So wen meinst du jetzt? Der neue Planet, der habitable Planet. Gehe ich davon aus. Ja? Ja. Aber weiß ich jetzt nicht. Keine Gewähr. Aber ich glaube, die drehen sich. Das macht Sinn. Gibt es auch Planeten, die sich nicht drehen? Ja, der Mond dreht sich halt nur einmal um sich selbst, während er einmal um die Erde dreht. Gebundene Rotation, ganz anderes Thema. Ist das eigentlich Zufall, dass der Mond so gebunden rotiert, oder ist es... Nein, nein, hat sich irgendwann angeglichen. War auch wie, mal anders. Wie angeglichen? Ja, die Rotation hat sich der Erde angeglichen. Aber warum? Die mondeigene Rotation. Hat denn die Schwerkraft eine Auswirkung auf die Rotation auch? Ja, klar. Das bremst es ja irgendwann. Hä, warum hat die Schwerkraft einen Effekt auf die Rotation? Das verstehe ich nicht. Verarsche mich gerade ein bisschen. Ich meine nicht, dass der Mond sich um die Erde dreht, sondern dass der Mond rotiert. Ja, er rotiert sich ja. Er rotiert ja einmal, während er um die Erde dreht, hat er sich einmal um sich selber gedreht. Ja. Er zeigt der Erde immer denselben Punkt. Warum kann er, ich sehe einfach so das kollektive Geräusch von 208-Klässlern, die einfach sagen, ach Gott, ihr Vollidioten. Ey, was ist so dumm. Aber das verstehe ich nicht. Warum passt er sich an? Er zeigt der Erde... Seine Schokoladenseite. Ich wurde schon mal... Benutzen ein anderes Vokabular, okay? Wir gehen jetzt von einem Horizont eines Vierjährigen. Ich wurde schon mal massiv aus. Beleidigt von unseren Hörern, weil ich das falsch erklärt habe. Also weil ich habe mit meinem Anwalt die Wortwahl genau durchgegangen. Gut. Der Mond zeigt der Erde immer seine Schokoladenseite, immer seine beste Seite. Das verstehe ich schon, aber das ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass er sich genauso schnell dreht. Aber wie gesagt, warum? Was der Effekt, der dazu führt? Der ist sehr, sehr schwer. Hat also Einfluss auf die Erde, wie die Erde Einfluss auf ihn hat. Und deswegen... der würde halt Energie verschwenden, wenn er sich drehen würde. Warum? Der hat ja doch keinen Widerstand. Er wird halt gebremst von der Erdrotation. Ja, so genau weiß ich das auch nicht. Auch nicht, ey. Okay, vielleicht ist es ganz simpel. Wir können mal Astronomie-Forum. Wir können auch meinen guten Freund Philipp Hauptmann anrufen. Ja, komm, wir rufen mal Philipp Hauptmann an. Warum sollte der das wissen? Weil der Physik studiert. Ja, und? Weil hat er sich aber auf andere Dinge konzentriert. Hey, yo. Hi, Pete, folgendes. Hallo, hier ist Stefan auch. Du bist gerade im Podcast UFO Podcast. Wir haben eine physikalische Frage. Hast du ganz kurz Zeit? Kommt drauf an, aber gerne. Also, es geht um die Erde und den Mond. Wer dreht sich nochmal um was? Nein. Also der Mond rotiert ja so, dass er immer der Erde dieselbe Seite zeigt. Gebundene Rotation, so erzählen wir schon. Tidally locked heißt das, ja genau. Okay. Warum ist das so? Resonanz. Hat mit gravitativen Effekten zu tun. Soweit waren wir auch schon. Sorry. Der ist sehr nah an der Erde dran und ist sehr viel leichter als die Erde und ist deswegen tidally locked. Das ist sehr spannend, dass du das fragst, weil erst gestern wurde ein neuer Planet um Proxima Centauri gefunden. Ja. Und dieser ist tidally locked. Aber warum hat denn die Schwerkraft Einfluss auf die Rotation? Aber der hat das ja... Das hat damit zu tun, also ich bin jetzt kein Experte, was das angeht, aber soweit ich weiß, hat das damit zu tun, dass es da schon sehr lange außen rumkreist und du Energie verlierst bei jeder Rotation, so wie wir auch zum Beispiel die Ebbe und die Flut haben, was auch ein Energieverlust ist und der Mond kommt der Erde auch immer näher, oder? Wie war das? Auf jeden Fall, das hat einen Einwirkung auf... Ja, aber da gibt es andere Effekte auch, egal. Also, aber beim Mond, da ist doch kein Luftwiderstand oder so. Warum verliert er Energie, wenn er sich dreht? Ja, eben durch so Interaktionseffekte, dass zum Beispiel eben die Ebbe und die Flut passieren. Das ist Reibung, also das erzeugt Ebbe und Flut. Die Ebbe und Flut dreht sich um die Erde. Die Erde, also dieses Wasser, das sich um die Erde rumdreht, hat Reibungseffekte, logischerweise, weil das Wasser sich ja bewegt. Und diese Reibungseffekte verliert ja nicht die Erdrotation. Also das ist wirklich, geht dann auf den Mond. Energie erhalten. Ach was. Ja. Ja. Damit kann man eigentlich alles beschreiben. Ja, sicher. Deswegen ist ja Physik sehr einfach. Studiert Physik, Leute. Das heißt aber... Also rotiert dann auch die Erde immer langsamer, weil sie dann Energie an die Sonne verliert? Ja, lange Zeit schon. Das heißt, alle Planeten hören irgendwann auf, sich zu drehen. Und knallen in die Sonne rein. Das kann man so nicht so einfach nicht sagen. Also, da gibt es auch ein paar andere Effekte, aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ich bin jetzt kein Kepler-Experte, was da genau passiert, aber es hat auf jeden Fall alles einen Einfluss. Das schon. Also du fliegst nicht durch einen luftleeren Raum. Außerdem ist auch die Sonne ja kein fester Körper, sondern auch Plasma. Das macht Sachen und bewegt sich und das interagiert. Und zum Beispiel mit dieser Interaktion kann man sogar, eben haben wir zum Beispiel diesen Planeten um Proxima Centauri gefunden. Und zwar die Sonne, also dieser Proxima Centauri ist ein Stern, um den kreist dieser Planet. Und die Erde, also diese Sonne, diese große, der Stern, der reagiert auf den Planeten, zwar minimal, also der ist halt so ungefähr G-Geschwindigkeit, beschleunigt er sich in die Richtung des Planeten. Und durch diese leichte Bewegung kannst du sagen, dass es überhaupt einen Planet außenrum gibt. Genau. Und diese Bewegung, ne, die wiederum ist Energie natürlich, die muss irgendwo herkommen. Das stimmt, die muss irgendwo herkommen. Ach cool. Ah, super, vielen Dank, ey. Ja cool, vielen Dank für die Antwort. Wenn da irgendwas falsch ist bei mir, wirst du extrem viel Hass erfahren im nächsten Monat. Die Community wird dich haten. Aber wenn das richtig war, dann wirst du geliebt. Vielen Dank an unseren Astronomie-Experten Philipp Hauptmann. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Tag noch. Hau rein. Ciao. Wow, tatsächlich. Nicht schlecht, Stefan. War bei uns relativ nicht viel schlecht. Falsch auch. Also ich habe ja gesagt, der Planet dreht sich, weil ich es behauptet habe. Aber anscheinend haben die den deshalb entdeckt, weil er sich nicht gedreht hat. Das ist ja auch interessant. Mit Schrittgeschwindigkeit. Habe ich jetzt auch nicht genau verstanden. Lass noch hört mal euch die Folge. Wir hören uns die Folge nochmal an, dann gehen wir nochmal Bezug darauf. Wir sollten aufhören, über sowas zu reden. Lass uns über Gina Lisa oder so sprechen, ja. Das, was wir verstanden haben. Lass uns mal kurz zurück zum Abschluss von Louis C.K. kommen. Wie hat es dir gefallen? Beste Gags, was waren noch Erlebnisse? Oh, das war ein echt toller. Es waren die besten 2 Stunden meines Lebens, sage ich immer. Auch weil ich ein bisschen übertreibe, weil ich den Leuten das Gefühl von Neid irgendwie übertragen will. Es hat echt Spaß gemacht. Mega krasser Typ. Hat die Masse im Griff gehabt. Ich weiß nicht, viele tausende Leute waren da in einer mega modernen Halle, die eine eigene Währung hatte. Diese Halle hatte eine fucking. Ja, das war eigene Währung Munden. Also nicht Amsterdam, sondern die Halle. Du kamst in diese Halle und ich wollte mir bei so einem Süßigkeitenstand so eine Tüte zusammenstellen. Natürlich. Aus verschiedenen Sachen. Und dann wollte ich zahlen, da sagt er, dieses Geld nehmen wir hier nicht. Und dann habe ich gesagt, was? Dann habe ich gesagt, ja, hier gibt es Munden. Munden. Und dann musste man zum Automaten und die Währung umtauschen. Und das, nicht mal das haben wir geschafft. Wir haben nicht mal diesen Automaten verstanden. Und es war eine ganz seltsame Währung. Nämlich hast du einen Chip bekommen und den konntest du, es gab auch halbe Munden. Genau. Und ich mir dachte, warum macht ihr das? Warum? Ihr könnt selber entscheiden, wie viel Wert das hat. Warum gibt ihr einem Mund nicht so viel Wert, dass es immer gerade sein? Weil man konnte es durchreißen. Du kannst kein Euro, kannst du auch nicht in der Mitte durchschneiden, hast du 50 Cent. Ja, man hatte so quadratische Plastikplättchen, so ein Quadratzentimeter ungefähr, und die konntest du nochmal diagonal auseinanderbrechen. Was echt merkwürdig ist. Das ist wirklich merkwürdig. Rückblickend echt seltsam. Ihr könnt selber den Wert bestimmen. Kann man selber einen Wert von der eigenen Währung bestimmen? Ich weiß nicht. Wertmarkensystem. Also ich habe auf jeden Fall noch einen halben Munden, habe ich noch übrig gelassen, weil du, das, so, weißt du, ein Smoothie kostet 4 Munden und eine Cola kostet 3 Munden. Das heißt, mathematisch hast du einfach immer irgendwas übrig. Ach, keine Ahnung. Ja, doch, ist mir egal, doch, das stimmt. Aber auf jeden Fall hast du immer irgendwie was übrig und ich habe einen halben Munden, habe ich mitgenommen. Weil die meisten sind zu faul, danach nochmal hinzugehen und die Munden nochmal in Euro umzutauschen. Ja, genau. Und davon leben die ja auch. Davon leben die. Ja. Davon lädt Louis C.K. Aber ist es, Munden. Aber weil, das gibt es ja oft so bei... Wurde Louis C.K. in Munden bezahlt? Genau, deswegen kriegen die meisten noch nicht da auf, weil die dachten, nee. Aber das ist ja so die Idee, das gibt es ja auch oft bei Apps, also bei Pokémon Go zum Beispiel. Da kannst du ja auch mit Geld, kannst du ja zum Beispiel Pokébälle kaufen, aber du kaufst nicht direkt mit Geld Pokébälle, sondern du kaufst dir erst Goldmünzen und mit den Goldmünzen kaufst du dann die Pokébälle, damit verschleiert wird, wie viel so ein Pokéball wirklich kostet. Weil wenn da immer der Euro-Wert stehen würde, würdest du denken, na, das ist vielleicht ein ganz schön teuer. Aber da ist immer dieser Goldwert und du einfach keinen, da kosten dann irgendwie, keine Ahnung, 80 Goldmünzen kosten dann 1,20 Euro. So, das heißt, du, ja gut, 1,30 Euro. So, du hast, das ist so schwer, schwer umzusetzen. Das heißt, du vergisst irgendwann, was diese Goldmünzen wert sind und kaufst dann einmal mit diesen Goldmünzen. Ist das in dieser Halle der gleiche Effekt? Weil Munden habe ich rausgehauen, wie es geht. Also ich habe die durch die Gegend geworfen, jedem irgendwie in die Panties gesteckt, wo es nur ging, habe die einfach rausgeballert. I need a Munden is what I need, hat er gesungen immer. Mehr, heute wird mehr gesungen. It's not about the Munden. Not about the Munden. Let's talk about the small das kids. Ist, fuck, ey. Ich höre diesen Song jeden Tag und kann ihn nicht. Ja, aber das fand ich echt interessant. Vor allem, es kann ja sein, dass du irgendwann mal, wenn du aus deinem Eisschlaf aufwachst, aufgeweckt wirst, und dann ist Munden die vorherrschende Währung auf Proxima Centauri und du bist dann da plötzlich. Und dann hast du alle mit diese Halle mit deinem halben Munden kannst du ein bisschen den Planet einfach einnehmen. Wie gut wäre das denn? Das stimmt. Falls ihr noch Munden habt, schickt ihr uns einfach. Wir brauchen die. Und da können wir so eine Munden-Annahmestelle machen. Aber jetzt auch Patreon nur noch ein Munden. Ein T-Shirt kostet ja bis nur 5 Munden. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das besteht auch nur aus dem Munden. Weil seltsam. Mich hatte dann diese Süßigkeiten-Tüte, konnte die nicht bezahlen, weil ich keine Munden hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann die jetzt schlicht wieder zurücktun, können Sie die kurz behalten? Und dann hat er so eine Schublade aufgemacht, wo ganz viele Tüten drin waren. Dann hat dieser reingeschmissen und wieder zugemacht, wo ich mir denke, das ist wahrscheinlich vielen Leuten passiert, die dann sagen, ja, okay, fuck, ich will keine von diesen Munden haben. Und er parkt einfach 50 Munden-Tüten. Ja, genau, und dann kam ich wieder zurück und er hat mir die Tüte gegeben. Es war exakt dieselbe Tüte, obwohl die einfach lieblos reingeworfen hat. Also es hat schon, er war echt verrückt. Hm. Und er hatte auch, Louis C.K. hatte auch drei Vorbands quasi, also drei Vor-Acts. Vanilla Sky, AC/DC, Ice Blue und Ice-T. Mann, mir hat kein echter Bandtitel eingefallen, ey. Oh, fuck you. Es wird, glaube ich, schwieriger daneben Vanilla zu schießen jetzt. Vanilla Sky. Und was war das zweite? Ice Blue? Und Ice Cube. Aber einen von drei hast du versenkt. Nailed it. 30%. Stefan, er hat einen Munden verschluckt. Nein, Babykarotte. So, und wer das ist, eine echte Karotte gewesen. Ja. Dann würde ich jetzt nicht mehr unter uns weinen. Dann wärst du ein echter Mann. Da willst du jetzt wieder Stand-Up machen. Ich will nämlich jetzt wieder Stand-Up machen. Ich bin so beeinflussbar. Ja, aber auf der anderen Seite denkt man sich, man wird nie so gut wie der. Auf jeden Fall, wenn du irgendwann so viele Munden hast, denkst du ja geil. Aber es war ja nicht so, also ich bin extrem selten auf Konzerten. Also noch nie. Ich war auf einem Olli Schulz-Konzert, sonst nie. Aber solche Hallen werden ja, also ne, was ich sagen will, ist, wir saßen da in diesen Rängen. Und was ich sagen will, Schmetterlinge sind ziemlich unterbewertet. Wir mussten die ganze Zeit nach links gucken. Und weil links Louis war auf der Bühne und da gab es noch zwei große Monitore. Und erstens mal habe ich immer auf die Monitore geschaut, weil er näher zu sehen war. Da dachte ich mir, nee, eigentlich du darfst nicht auf die Monitore schauen, du musst auf den Exakt das kleine Männchen das gucken. Habe ich gedacht. Weil du bist extra hier, du hast extra 64 Munden ausgegeben, um hier sein zu dürfen. Also schau den Mann auch an, auch wenn du nicht siehst, auch wenn du nicht siehst, ob das nicht vielleicht irgendwie der Feuerbrandschutzbeauftragte ist, der daneben steht. Vielleicht guckst du den die ganze Zeit an. Ja. Aber ich konnte nicht auf den Monitor gucken. Es waren zwei große Monitore zu sehen, wo er in High Definition 4K 3D, 360 Grad zu sehen war. Und man hat da drauf geguckt, natürlich. Ja. Oh, ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich war irgendwann zu faul, auf diesen kleinen Menschen zu gucken. Habe dann auf die Monitore geguckt und habe gesagt, okay, du hörst aber dafür das Lachen live, du hörst ihn gerade live. Das ist alles schon, das muss reichen. Und vor allem, ich habe momentan echt ein massives Problem mit Aufmerksamkeit, dass ich nach Hause komme und denke, geil, neue Folge Newsroom, neue Folge Marin. Schaue ich alles an, geil. Und dann fange ich an. Die alten Folgen findet ihr auf unserer Website bei iTunes. Ja, vielleicht auch. Müssen wir gucken, wenn wir schon ein Thema sich einen Nachmittag dahinsetzen. Mal gucken. Alles klar. Alles Gute von mir, Stefan Tietze. Alles Gute von dir. Viel Spaß mit der Wirtschaft und Will. Technik. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Und wir heben ab! Brrr.